Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die erste Folge. Wir sind also ganz am Anfang, genauer gesagt im Jahr 1918, den frühen Anfängen der Weimarer Republik. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Leben sammeln, immer sammeln. Über der Universität rote Fahne. Ich verkehre nicht mit konvertierten Juden und ich bin Kriegsfreiwilliger gewesen. Folge 1. Der doppelte Ausruf. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind aus der modernen Geschichtsvermittlung quasi nicht mehr wegzudenken. Ob in Form von Briefen, Fotos oder Memoiren. Es sind ihre Berichte und Erinnerungen, die einen ganz persönlichen Zugang zur Vergangenheit ermöglichen. Als Historikerin arbeite ich deshalb gerne und auch häufig mit dem, was Zeitzeuginnen über ihr Leben erzählen. Die Tagebücher von Viktor Klemperer sind aber nochmal besonders. Denn er hat nicht hinterher Zeugnis abgelegt oder nur eine bestimmte Zeit in den Blick genommen, sondern sein halbes Leben dokumentiert. In dieser Zeit beschreibt er viele Veränderungen, nicht nur privat, sondern vor allem wirtschaftlich und politisch. Klemperers Aufzeichnungen beginnen im November 1918, also nach Ende des Ersten Weltkriegs. Er war 1915 freiwillig an die Westfront gezogen und hatte ab 1916 in den Zensurbehörden des Militärs gedient. Jetzt steht für ihn die Frage im Raum, wie es beruflich weitergeht. Doch da ist noch eine andere Zukunft, die in den Sternen steht. Die des Deutschen Kaiserreichs. Die Spuren des Weltkriegs sind überall im Land sichtbar. In der deutschen Bevölkerung grassieren Hunger, Armut und Trauer über die vielen Todesopfer. Aber da ist auch viel Frust über die Kapitulation der kaiserlichen Truppen. Deutschland hat den Krieg verloren. Überall im Deutschen Reich bilden sich deshalb Gruppen, die das Abdanken des Kaisers fordern. Sie wünschen sich eine Demokratie und wollen ihr Staatsoberhaupt frei wählen. Und tatsächlich, Wilhelm II. Verzichtet auf den Thron und am 9. November 1918 wird die Deutsche Republik ausgerufen. Zunächst friedlich, aber gleich zweimal. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik! Am 9. November 1918 tritt Philipp Scheidemann auf den Balkon des Berliner Reichstags. Er ist zusammen mit Friedrich Ebert der Parteivorsitzende der SPD. Und er ist derjenige, der die erste demokratische Republik vor jubelnden Massen verkündet. Die Namen Ebert und Scheidemann werden gleich in den Tagebüchern von Klemperer erwähnt. Genauso wie die Namen Liebknecht und Luxemburg. Denn Karl Liebknecht rief 2 Stunden nach Scheidemann vor dem Berliner Schloss die Freie Sozialistische Republik Deutschlands aus. Liebknecht ist neben der Politikerin Rosa Luxemburg einer der führenden Köpfe des marxistisch-sozialistischen Spartakusbunds. Sie wünschen sich eine deutsche Räterepublik, also eine Form der direkten Demokratie nach damaligem russischen Vorbild. Und das ist dann der Punkt, an dem die friedlichen Revolutionen in Gewalt enden. Denn um ihre Ziele durchzusetzen, greifen einige radikale Linke nach Waffen und entfachen in Berlin Straßenkämpfe. Die Spartakisten kämpfen gegen die Freikorps. Die Freikorps bestehen zumeist aus ehemaligen Frontsoldaten, die zu großen Teilen rechte, antidemokratische Ansichten haben. Durch diese unruhige junge Republik reist nun Viktor Klemperer und beobachtet die revolutionären Ereignisse um sich herum. Er wohnt unzähligen politischen Veranstaltungen bei und beschreibt, wie von sich selbst überzeugte Redner darum drängen, den Ton anzugeben. Auch privat sind es unruhige Zeiten für Viktor. Die Jahre des Krieges haben bei ihm seelische Spuren hinterlassen. Und die Beziehung zu seiner Ehefrau Eva ist angeknackst. Sie ist als Konzertpianistin erfolgreich, eigenständig und talentiert. Er ist neidisch. Und damit habt ihr jetzt einen ganz guten Überblick über die vielen Themen, die Viktor Klemperer damals beschäftigt haben. Wie er die Zeit erlebte und welche Worte er gefunden hat, um sie zu beschreiben, das hört ihr jetzt in den Tagebüchern der Jahre 1918 bis 1919 mit Udo Samel als Viktor Klemperer. Leipzig, November, Dezember 1918. Ich schreibe, während Eva im Bach-Konzert in der Thomaskirche ist. Ich war gestern Abend zu einem Teil der Probe mit ihr zusammen dort in Grabeskälte. Die Musik gab mir gar nichts. Danach im Café Merkur unterhielt sie sich mit ihrem Kollegen Hempel lange und angeregt und beglückt darüber. So angeregt hatte ich sie noch nicht gesehen, seit ich aus Russland zurück bin. Wir fanden uns am späten Abend in alter, großer Leidenschaft. Aber es quält mich wieder und wieder, was bleibt von unserer völligen Gemeinsamkeit, wenn nur das Körperliche oder meinetwegen das Gefühlsmäßige allein bleibt? Zusammen wach sein, das allein bedeutet, dass Mahlzeiten im Thüringer Hof und Merkur. Mahlzeiten im Thüringer Hof und Merkur. Scherners und Kratzert. Beschließen werden wir den Tag wieder im Merkur. Eva sagt, ich sei eifersüchtig auf ihre Musik, wie es Mutter auf Vaters Bücher gewesen. Sie hat recht. Und umso kränkender ist der Vergleich. Die Spartakusgruppe tagte gestern in einem ziemlich jämmerlichen Lokal am Brühl. An zwei langen Tischen, ruhig beim Bier, 200 bis 250 Menschen. Solange wir da waren, sprachen ein stockender, aber bedächtig wägender Vorsitzender, ein referierender Pole, ein grauhaariger Arbeiter, fließend wie ein guter Dozent. Alle sagten sie das Gleiche. Wir sind in der Minorität, die Nationalversammlung würde uns besiegen, die Presse bekämpft uns. Es kommt ihnen gar nicht auf allgemeine Freiheit an, sondern auf ihre Befreiung, vielmehr ihre Herrschaft. Wir haben so lange für den Kapitalismus geblutet, dass wir nun ruhig auch für die Sache des Proletariats bluten können. Merkwürdig, wie ruhig die Versammlung war. Wie in ruhigem Ton zum Bürgerkrieg aufgefordert wurde. In ruhigem Ton zum Bürgerkrieg. Im Merkur klatschten gestern Philister ihre Skatkarten auf den Tisch, wie im schönsten Alltag. Das ist für mich die große Lehre, dass in den wüstesten weltgeschichtlichen Zeiten der Alltag fortläuft. Ich denke an Anatole France. Kannst du dich an den verrückten Jesus von Nazareth erinnern? Nein. Es gab so viele Verrückte in Juda. So viele Verrückte in Juda. Eva im Konservatorium, wo sie vormittags auch war. Mittags traf ich sie in der Motette, wo Straube, der Berühmte, eine Fuge spielte und die Thomaner sangen. Ich war wie gerädert. Ich verstehe das nicht. Im Kaffeehaus lief ich vor Eva fort, da sie mit Hempel fachsimpelte. Heute Nacht 12.43 Uhr allein nach München. Eva von vielem Husten sehr angegriffen. Vossler schrieb aus München, dass im Februar ein Kurs für Kriegsteilnehmer abgehalten wird und dass ich dabei mitzuwirken habe. So wird sich mein Selbstgefühl wieder kräftigen und ich werde ruhiger neben Eva leben können. Mindestens wird diese Reise interessant in die Eisnersche Bayernrepublik. München, Dezember 1918. Es sieht hier bunt und fröhlich aus mit vielem Weiß-Blau, nicht seltenem Schwarz-Rot-Gold, gelegentlichem Rot. An vielen Stellen werden Flugblätter verkauft oder revolutionäre Zeitungen. An den Litfaßsäulen ein Aufruf, die wilden Spazierfahrten mit Damen in Heeresautomobilen zu verhindern. Und all das hat großes Publikum. München ist in festlicher Erregung. Am Mittwoch ging ich mit Hans Meierhof ins Kriegsministerium. Ein junger Leutnant kannte meinen Namen von der Universität her und nahm mich freundlich auf. Ich erzählte, dass ich von Wilna nach München geschickt worden und auf ein Urlaubsgesuch ohne Antwort geblieben sei. Er diktierte einer Maschinistin, der Unteroffizier Klemperer wird dem Bayerischen Feldartillerieregiment Ersatzabteilung überwiesen. Damit bin ich nun 3 Tage lang in den altbekannten Hütten der Kaserne herumgelaufen. Die Mannschaften tun gar keinen Dienst. Ein Soldatenrat herrscht, ein Oberstleutnant läuft in Zivil herum. Es war mir rührend, von Feldkameraden erkannt und freudig begrüßt zu werden. Zuletzt traf ich den jungen Schlosser, mit dem ich in Blaschferm gut ausgekommen war. Er sah blühend aus und wie aus dem Ei gepellt. Er erzählte mir von meiner 6. Batterie. Sie hat die 2. Marne-Schlacht und den Rückzug mitgemacht und ist fast ganz aufgerieben worden. Es war eine gewisse Wollust in diesem Aufenthalt. Am Eingang der Alfonsschule steht in der Mauer eine steinerne Bank. Dort saß ich im Juli 1915 in Sträflingsdrillig mit Eva, die mir abends meine Post brachte. Ich durfte nicht heraus, weil ich noch nicht grüßen konnte. Ich, der 33-Jährige, der Privatdozent, der Ehemann, der Kriegsfreiwillige. Ich weiß, Disziplin ist notwendig und der Gruß ein notwendiges Übel. Ich weiß, wie es jetzt ohne diese Disziplin zugeht. Ich bin durchaus kontrarevolutionär gestimmt. Und dennoch, wenn ich an die Bank denke oder an den Tag, wo mich der verrückte Hauptmann Berghausen mit dem Tropenkoller in Kasernenarrest brüllte, weil ich die Hacken beim Stillgestanden zusammenzunehmen vergessen hatte, dann legt es sich geradezu wie ein Stein auf die Brust. Mit Hans Meierhof ist es noch immer das Gleiche. Die Leute leben in größter Enge, sind mit ihren 2 Zimmern aufs Äußerste beschränkt, haben dabei allerhand Antiquitäten und Kunstgegenstände um sich gesammelt. Elena hat das Gehör fast gänzlich eingebüßt. Hans macht noch immer seine zweifelhaften Geschäfte, schiebt Lebensmittel, hat nominell ein Bonbongeschäft gekauft und ist mit 5% am Gewinn beteiligt. Bei all dem ist er der reinste Ideologe, Phantast, Schwärmer. Er kennt Eisner persönlich und manchen der anderen Führer. Er hätte sicher einen Posten weit oben erhalten können und hat nichts für sich getan. Für Evas Musik erreichte ich einiges. Ich war bei Professor Kellermann, den wir aus Urfeld kennen. Er sitzt im Direktorium der Akademie, wo er Musikgeschichte doziert. Er versprach, sich Evas anzunehmen. Das Semester beginnt dort am 15.02. und Eva kann ihr Studium gleich fortsetzen. Ganz wesentliche Bereicherungen brachten 2 Versammlungen. Am Dienstag nahm nämlich Meierhofs mit in den politischen Rat geistiger Arbeiter. Ein eleganter Saal mit Stuck und großem Podium. Sehr elegantes Publikum, abseits vom Volk. Umso ekelhafter fand ich diese speichelleckerische, angstvolle Anbiederung, die sich schon im Namen kundtut. Du sollst und musst Proletarier sein. Im Ganzen hat mir diese Versammlung einen elenden Eindruck gemacht. Schmocks, Literaten, Friseure, Manteldreher, Feiglinge. Was soll denn das? Ihr müsst auf Geld verzichten, ihr müsst Masse werden, mitarbeiten, euch unterwerfen? Wie kann Kunst werden, wo Not herrscht? Es waren Wahlversammlungen der unabhängigen Sozialdemokraten angekündigt. Wir gingen zum Treffler, wo die Karnevalsreduten stattfinden sollen. Der Saal war drückend, heiß und rauchig. Tausende von Menschen pferchten sich hier zusammen. Vorn links ein Rednerpult, ein Vorstandstischchen, an dem eine Frau mit Kneifer präsidierte. Das Wort erhielt gleich der Minister für Soziales, Unterleitner. Er verteidigte die Unabhängigen, wurde warm, als er von den Frauen sprach, die nun zu ihrem Recht kommen sollten. Wärmer, als er die Lüge zurückwies, dass die Entente mit den Arbeiter- und Soldatenräten nicht verhandeln wolle. Wilde Zustimmung, wildes Pfui-Rufen gegen die Lügenpresse. Ein hagerer, sanfter Mann redete für die Mehrheitssozialisten und ertrank förmlich im Zorngebrüll der Massen. Ich bin Sozialist. Bourgeois, bourgeois, bourgeois. Er musste abtreten. Den stärksten Eindruck machte ein Dr. Levin, eine kalte, blonde, unverschämte Romanschönheit. Er tobt gegen die Bluthunde Ebert und Scheidemann, gegen die Lügen, mit denen man die edlen Bolschewiki verunglimpfe, drängt die zu sanfte Regierung Eisner vorwärts, nimmt kalt und geschickt alle Zwischenrufe, Beifall und Ablehnung hin, spielt ständig großes Spiel mit wilden Gesten und befehlendem Dastehen und schneidender Sprache. Keine Gestalt prägt sich so stark ein wie diese. In dem stickigen Saal sind immer Rufe und Gegenrufe. Man meint, der nächste Augenblick müsse zu Tätlichkeiten führen. Mit einem Male wird es still. Alles sieht nach einer Seitentür. Man flüstert: Eisner, Eisner, Eisner, Eisner, Eisner, Eisner, Eisner, Eisner, Eisner, Eisner. Ein zartes, gebrechliches, winziges, gebeugtes Männchen. Der Schädel kahl, nicht imposant groß. Der Vollbart rötlich, nichts Geniales, Ehrwürdiges, Heroisches ist an der ganzen Gestalt. Er spricht leise und ist doch überall verständlich, weil alles ehrfurchtsvoll schweigt. Er sei den Abend über nicht hier gewesen, könne also alles ablehnen, weil er nichts gehört habe. Dies ist der erste Witz von vielen. Der Witz ersetzt ihm fast immer das Pathos. Wenn mich einer vorwärts drängen will, den fürchte ich nicht. Ich bin allen Drängern voran, denn ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter. Rasender Beifall. Ich spreche nicht als Ministerpräsident, ich spreche als Unabhängiger. Ich sollte Sie auffordern, unabhängig zu wählen, ich tue es nicht. Folgen Sie Ihrer Meinung und lassen Sie uns einig sein. Eisner ist mir rätselhaft. Wie kann dieser Feuilletonist ohne diktatorische Geste auf das Volk und nun gar auf die Bayern wirken? Aber eines ist mir gewiss geworden. Er ist im Volk verankert, das ihn wie einen Gott verehrt. Leipzig, Dezember 1918. Durch klare, dabei milde Mondscheinnacht erst nach 2 Uhr aus Connewitz nach Hause. Bei Scherners Weihnachten gefeiert und auch dann vor vieler Liebe nicht gleich zu Bett. In Berlin Chaos. Gestern die schwersten Wirstenkämpfe um das Schloss. Garde gegen Matrosen im Schloss. Man sieht nicht klar. Beim Essen musste ich das Besteck hinlegen, weil mir die Hände zu sehr zitterten. So sehr ärgerte ich mich über mein Gegenüber, einen kahlköpfigen Handwerksmeister, der seine teure Flasche Rotwein trank und dabei erklärte, es müsse Blut fließen, die Matrosen müssten mit allen abrechnen, die uns betrogen hätten, von den Kohlenbaronen bis zu den Mehrheitssozialisten. Ich sagte ihm, er möge sich schämen. Auch unsere Wirtin Frau Streller ist erfreulich. Erst war sie blutrot, dann rückte sie vom Spartakus ab und nun sind die Juden in Berlin an allem schuld. Freitagabend, 3. Januar 1919. Ich werde den Demokraten wählen. Harms und Kopke sind für den Mehrheitssozialisten. Die Liberalen hätten nie regieren können. Ich? Ein Liberaler kann nicht regieren, denn er vertritt den Einzelnen und regieren heißt in Massen denken. Der Proletarier fühlt sich als Glied der Masse. Ich fühle mich als Individuum. Die Liberalen werden mildernd für den Einzelnen eintreten, wo der Regierende die Massen balanciert. Der Liberale ist die Hefe im Kuchen. Der Simplicissimus scheint der Revolution müde zu werden. 2 treffliche Bilder. Liebknecht II auf einem bajonettgespickten Automobil. Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen, wer gegen mich ist, den zerschmettere ich. Und mühsam auf rotem Divan zur Maniküre. Maniküren Sie mir Schwielen an die Hände, ich bin jetzt im Arbeiterrat. Schwielen. Thüringer Hof und Merkur wie immer, häufig mit Harms zusammen. Manchmal fantasiere ich jetzt davon, wieder zur Journalistik abzuschwenken, manchmal auch, sie mit Dozentur zu vereinigen und vielleicht ins große politische Fahrwasser, Reichstag, nein, Volkshaus zu gelangen. Vormittag ins Gewandhaus hinüber. Während der tragischen Symphonie von Schubert konnte ich meine Gedanken nicht zusammenhalten. Sie waren bei den Berliner Kämpfen, meinen Studien und überall. In Berlin ständig auf- und abwogende Kämpfe, um Bahnhöfe, um Zeitungsgebäude, um das Brandenburger Tor, Maschinengewehre auf Dächern, erschossene Passanten, Handgranaten. Es ist märchenhaft grässlich und man sitzt im Konzert, im Kaffeehaus, auf der Bibliothek. Brahms brachte ins Kaffeehaus die Korrektur des kleinen Feuilletons mit. Ich hatte nur V darunter gesetzt. Stattdessen trug er jetzt am Kopf von Dr. Viktor Klemperer, Privatdozent an der Universität München. Ich weigerte mich, meine Zustimmung zu geben. Harms war unter lachender Miene offensichtlich verletzt. Als wenn ich seinen Beruf verachtete. Ich sah meine Fälle im Punkt des politischen Korrespondierens fortschwimmen. Ich erklärte mich, es seien nicht alle frei, die ihrer Ketten spotteten. Ich müsste zur Professur, nachdem ich nun einmal diesen Weg gewählt, sagte, ich würde gern die Universitätslaufbahn aufgeben, wenn ich nur einen festen Posten bei der Presse bekäme. Da ging nun Harms leb und ernsthaft gerade auf diesen Punkt ein. Man werde nach Friedensschluss neue Leute nach Frankreich schicken müssen. Im Café gab ein Wort das andere, und als wir uns um 11 vor Harmsens Tür trennten, hatte ich den festen Eindruck, der Verleger der Leipziger Neuesten Nachrichten werde mir in den nächsten Tagen ein verlockendes Angebot machen. Meine Damen und Herren, die Berliner Vorgänge sind im ganzen Reiche mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt worden. Ich benutze die erste Gelegenheit, vor der Vertretung des deutschen Volkes Bericht zu erstatten über das, was von mir getan worden ist. Als ich im Kaffeehaus von dem Masseneinzug der Truppen in Berlin las, hatte ich den blitzartigen Eindruck, die Generäle werden den oberkommandierenden Noske bald beiseite schieben. Als dann die Depesche von dem wenig legitimen Tode Liebknechts und Rosa Luxemburgs kam, verstärkte sich mir der Eindruck, die jetzige Regierung wird zerrieben werden im Aufeinanderprallen linker Verzweiflung und rechter Erbitterung. Bis Mitternacht bei Harms. Ich redete recht offen über meine privaten Verhältnisse, aber von Paris war gar nicht mehr die Rede. 17. Januar 1919. Die Leipziger Neuesten Nachrichten gestürmt und gezwungen, ein Extrablatt zu veröffentlichen. Wir verurteilen hiermit auf das Entschiedenste die Ermordung Liebknechts und Luxemburgs. Sonnabend, 18. Januar. Gestern zum Tee bei Scherners. Auch Harms kam. Die neuesten Nachrichten haben bei dem Sturm gelitten. Doch rühmte Harms, dass man die großen Maschinen unversehrt gelassen habe. Davor habe der deutsche Arbeiter doch noch Respekt. Ein anderes Thema war die Kritik des Alten Testaments. Harms, darin dilettantisch bewandert, die Juden seien ein Beduinenstamm, die Patriarchen ihre Hausgötter. Mir ging das durch den Kopf. Ich sagte mir, von Vater zu Großvater etc., rückwärts gerechnet, mögen es kaum 200 Leute sein, die mich vom Jahre 5000 vor Christi trennen. Ich möchte diese Kompanie von Beduinen über den Ghettojuden bis auf das Heute vor mir antreten lassen. Welch ein Bild! Auf dem Heimweg sagte ich zu Harms, war es Ihr Ernst, dass ich für einen Pariser Posten in Betracht käme? Er? Gewiss. Es kommt nur auf Ihre persönlichen Verbindungen an. Vielleicht durch ihre Brüder? Morgen Wahltag. Und heute war es erst 48 Jahre her, dass dieses zertrümmerte Reich in Versailles zusammengeschlossen wurde. Montagvormittag, 20. Januar. Wir wählten beide die demokratische Liste, rasch und sensationslos. Die kleine Welt, die Peinlichkeit, etwas zu verbergen. Wir sitzen mit einem jüdischen Ehepaar am Tisch, Gespräch, München. Ob der Oberstabsarzt mein Bruder sei? Dann ist mein Bruder 1915 an seiner Seite gefallen und ihr verstorbener Herr Vater hat die Geschwister meiner Frau getraut. Wenn nun Scherners dabei gesessen hätten, denen ich meinen Vater mehrfach als Philologen bezeichnet habe und die von meiner jüdischen Herkunft nichts ahnen. Lerch hat in der Glocke einen Artikel, worin er erläutert, dass der Gelehrte sozialdemokratisch wählen müsse. Das ist falsch und dumm. Ich bin bürgerlich, bin individualistisch und bin Streber. Ich sehe bewusst auf die bürgerliche Richtung, erstens, weil sie mir sympathischer und zweitens, weil ihr doch die Zukunft gehört. München, Februar 1919, Pension Michel. Heute an der ersten Vorlesung geschrieben. Traf Eva bei Meierhofs zum Café. Hans Freund Weckerle, Spartakist, Diktatur des Proletariats, ich zu dumm, um das zu verstehen. Früh in raschem Schwung Artikel für Harms geschrieben, Münchener Rätsel, halb politisch, von Kommunismus, von Levin, von Weckerle, These, die Bohème-Politik hier. Die traurigste Erinnerung an Berlin sind Mutters Augen. Lichtlose, vertrocknete Kerne, blutrot und wimpernlos umrandet. Doch scheint sie noch einen Schimmer zu haben. Mit Georg ziemlich kühle Berührung. Auffallend, dass Georg auf meinen Gedanken, Journalist, Pariser Berichterstatter zu werden, rasch und lebhaft einging. Ehrbegriffe und Vermögensverhältnisse haben wohl gewechselt. Er sprach sich demokratisch für einen Präsidenten aus und Felix gab sich gar sozialistisch. Alles will in meinen Kopf hinein, nur nicht die Vorstellung, hier in München zu Hause zu sein. Lerch fiel mir schwer auf die Nerven mit seinen ewigen Beweisen, dass ich keine Professur erhalten könne, dass ein anständiger gelehrter Linguist sein müsse und dass meine Literaturhistorik nur subjektiver Dilettantismus sei. Sonnabend, 22. Februar 1919. Gestern Vormittag arbeitete ich im Arbeitssaal an meinem Kolleg. Das heißt, ich schlachtete Vosslers Kolleg aus. Um 11 etwa kam der Diener und erzählte, Eisner sei ermordet. Ich ging nach Haus, traf Eva nicht an, wollte sie auf der Akademie abholen. Über den Odeonsplatz ging ein langer Zug von Arbeitern mit gelegentlichen Racherufen. Ich getraute mich nicht hindurchzugehen und machte mir Vorwürfe wegen meiner Feigheit. Ich ging zurück und traf sie zu Hause. Nach Tisch zu Hans Meierhof. Später überall in der Stadt gewesen. Heute Vormittag schrieb ich an einem Bericht für die Leipziger Neuesten Nachrichten, der kaum übertreibt, was ich wirklich gesehen habe. Höchstens lasse ich im Plural die Gewehre auf den Automobilen laden, während ich den Akt des Ladens nur einmal sah. Hans' vollkommen proletarische Auffassung der Lage stößt mich ab. Vorm Einschlafen hörten wir das Krachen zweier Handgranaten und etlicher Schüsse. Die Morgenzeitungen blieben wieder aus. Draußen ist es ruhig, die Leute urscheln zur Ludwigskirche. Es machte sich seltsam, wie zwischen ihnen ein Lastauto mit roter Fahne hindurchfuhr, Soldaten darauf, lässig herausfordernd, die Gewehre schussbereit. Montagabend gegen 10 Uhr. Über der Universität rote Fahne. Ständige Unklarheit der Lage, Räterepublik proklamiert, nicht proklamiert. Absperrungen in der Nähe des Promenadenplatzes, wo an der Eisner Mordstelle ein Kranz hing. Gegen Abend Lerchs. Sie hatten den Dr. Levin am Schillerdenkmal sprechen hören. Bevor er anfing, richtete man Gewehre auf alle offenen Fenster, bis sie geschlossen wurden. Er forderte 10.000 Geiseln und Bewaffnung des Proletariats. Dienstag, 25. Februar. Am Vormittag kurzes Blatt für Harms fertig gemacht. Über die Unsicherheit der Lage hier, den Kampf zwischen Räte und demokratischem Gedanken, das Glockenläuten für Eisner. Zog mit Lerchs zu Vosslers. Als ich übrigens mein Feuilleton in den Kasten tat, warf Lerch ein dickes Kuvert hinein, Feuilleton über Eisner für das Berliner Tageblatt. Er setzte Eisner und Arco Valley als politische Fanatiker gleich. Man kontrolliert jetzt Briefe auf falsche Nachrichten ins Ausland. So wird wohl mein Feuilleton angehalten worden sein. Heute Vormittag Glockenläuten, schwarze und rote Fahnen und regelloses Schießen zu Eisners Begräbnis. Hans Meierhof strahlt über den Sieg des Proletariats und belächelt meine Empörung. Donnerstag, 27. Februar. Der Pedell brachte mir 100 Mark Kolleggeld. Das erste an deutscher Universität verdiente Geld. 5. März 1919. Eva ist sehr ernstlich krank, viel Fieber, etwas Gelenkrheumatismus, viele Schmerzen. Ich bin ein ungeschickter Pfleger und sie ist ungeduldig. Der Arzt, auch der Zahnarzt, musste nach ihr sehen. Sehr teure Medikamente und Nebenausgaben. Sonnabend, 8. März. Eva einen Tag fast fieberfrei, den nächsten mit hohem Fieber und starken Schmerzen. Vorgestern jammerte sie so vor Schmerzen, dass sie Morphium bekommen musste. Politisch bin ich jetzt untätig, seit der Streik herrscht. Hans Meierhof ist offiziell dem Spartakusbund beigetreten. Heftige Zusammenstöße und alte Freundschaft. Dienstagabend nach 7 Uhr, 18. März 1919. Es geht Eva ständig besser. Sie ist am allgemeinen Tisch mit, trägt aber doch noch Verband. Wir haben ihre Genesung con tanto amore gefeiert. Lerch hat mir sein kleines Buch über die Modi im Französischen überreicht. Darin weist er schon auf sein Futurum hin. Wie rasch wird er mit all dem Professor und Ordinarius sein? Und ich stehe abseits, ganz überholt, ganz unwissenschaftlich. In dem einen deutschen Kurs gab es etwas sehr Peinliches. Um Götz und Räuber zu erklären, sagte ich, dies sei die Gefahr einer Freiheitsidee, die nicht mit Gesetzmäßigkeit zusammenfalle, dass ihre reinsten Vertreter unreine Anhänger fänden. Götz im Bauernkrieg, Karl Mohr und seine Räuber, Spartakusbund. Als ich dann Vorträge verteilte, stand einer auf, er habe Goethes Jugend übernommen, sei aber Mitglied des Spartakusbundes. Ob er zur Aufklärung statt über Goethe über den Spartakusbund sprechen dürfe. Mein im Allgemeinen stark antirevolutionäres Auditorium scharrte sehr. Es trampelte sehr, als ich die Themenänderung natürlich ablehnte. Dabei fiel mir dann auf die Seele, dass ich das Aufsatzthema »Freiheit, die ich meine« gestellt. Freiheit, die ich meine. April 1919. Heute hat mir Georg wieder 2000 Mark angewiesen. Ihm scheint es viel, mir würde es ohne Nebenverdienst nicht reichen. Und es ist so bitter, es zu nehmen. Gestern erwartete man stündlich die Proklamation der Sowjetrepublik. Sodann drohte der Generalstreik. Dann die Angst vor dem Schließen der Bibliotheken. Dienstag früh, 7 Uhr, 8. April 1919. Gestern früh die unglaubliche Proklamation der Sozialistisch-Kommunistischen Räterepublik. Ich ging zur Universität, sah beim Verwalter einen Zettel liegen, die Universität unterstehe dem Zentralrat, gezeichnet Landauer. Draußen ein Anschlag, ich schließe die Universität. Nach den Ferien wird eine Volkshochschule eröffnet werden. Strasser. Dieser Strasser ist der gleiche junge Mensch, der neulich bei mir über Spartakus statt über den jungen Goethe sprechen wollte, sich dann aber privat wie im Kolleg sehr gut benahm. Ich traf Lerchs, ich bin überfreundlich zu der winzigen Rabinowitsch gewesen. Ich forderte die Leute auf, zu uns heraufzukommen, da sagte die Frau ganz laut, mitten im Gedränge, »Ich verkehre nicht mit konvertierten Juden.« Ich ließ sie stehen, stellte später Lerch zur Rede. Er gab keine Erklärung, sondern zog bekniffen ab. Zu Fuß durch die Stadt. Automobile warfen Flugblätter für die Räterepublik ab. Ich habe den Eindruck, als schwanke ihr der Boden sub pedibus. Heute früh Manifest über Revolutionstribunale. Ungeheuerlich. Strafen nach Ermessen gegen jeden Verstoß gegen die revolutionären Prinzipien. Es wird Zeit, dass München zurückerobert wird. Es wird Zeit. Lerch erzählt, seine Schwägerin drohe, meine Konvertierung weiter publik zu machen, wenn ich sie schnitte. Ich erwiderte, in diesem Fall würde ich sie nicht mehr als Frau estimieren, sondern sie niederschlagen, wo ich ihr begegnete. Montag früh, 14. April, 19. Die Räteregierung heute Nacht abgesetzt. Dienstagmorgen, 7:30. 15. April. Abgeschnitten von der Welt, Generalstreik. Levin beherrscht de facto die Stadt. Nach Tisch bei Hans Meierhof. Weckerle, der jetzt Landauers Sekretär ist und mich spöttisch überlegen belehrte. Vielleicht müssen wir jetzt noch weichen, dann kommen wir im Herbst wieder. Siegreich über ganz Deutschland. Aber Spendig sagt nein. In Berlin, in Norddeutschland, stünden Massen eisenfester Truppen hinter Weimar. Am Vormittag schrieb ich am Voltaire-Referat weiter. 27. April. Gestern seit langer Zeit Zeitungen. Alle schreiben vom nahen Fall Münchens. Und wir merken nichts davon. Wir merken freilich auch wenig von den draußen erfundenen Gräueln. Die Affäre Sarason. Vor 8 Wochen hatte ich einen Zusammenstoß mit dem rüpel- und komödienhaft aufgeblasenen Juden. Seitdem schwieg ich still, wenn er deklamierte, beteiligte mich auch nicht an den Verulkungen, denen er anheimfiel. Dr. Ritter zog ihn viel auf und schließlich zog er sich zum Essen in sein Zimmer zurück. Nun beschwerte er sich aber dauernd über vieles Musizieren, ließ sich im Hemd auf dem Korridor sehen, saß auf dem Klosett bei offener Tür. Vorgestern schickte er einen Bleistiftzettel herum, er erlaube das Musizieren nur zwischen 12 und 3 Uhr mittags und zur Zeit seiner Abwesenheit, die er durch einen weißen Zettel an seiner Tür bekannt geben werde. Ich schrieb auf das Blatt, man schickt nicht solchen Wisch herum, man schließt Klosetttüren, man benimmt sich wie ein gesitteter Europäer. Hiernach ein offener Brief des Herrn Sanitätsrats an mich, eigentlich müsse er mich fordern, setze sich aber nicht gegen einen solchen Menschen einem Duell aus, mein Bruder Georg schätze ihn, ich hätte keine Ähnlichkeit mit Georg, ich sei unverschämt, kindisch, ungebildet. Und er werde ausziehen, um die Homogenität des Pensionats nicht mehr zu stören. Nach langem Überlegen erwiderte ich, wie mir Eva riet, da Sie sich der Bekanntschaft meines Bruders rühmen, erspare ich Ihnen die gebührende handgreifliche Antwort. 2. Mai 1919, Freitagabend gegen 7:30. Der Kampf gestern und heute, das schwere Schießen bis gegen Abend. Ich getraute mich bis an Elenas Wohnung bei der Pinakothek, als eine Granate über den Pyramidenplatz ging. Jetzt scheint alles im Wesentlichen vorüber. Dienstagmorgen. Durch die Ludwigstraße seltsamer Train. Zwischen großen Gepäckwagen, kleine Kinderhandwagen, Maschinengewehre darauf gepackt. Alles mit Fahnen besteckt. Man sieht auch schwarz-weiß-rot. Landauer soll bei einem Fluchtversuch erschossen sein. Man soll auch sonst sehr schroff vorgehen. Von Meierhofs sah ich gestern niemanden. Niemanden. Das Erste, worauf man früh hört, ob die elektrische geht. Heute endlich wieder ja. In der Stadt Anwerbungen und Entfaltung militärischen Prunkes, Truppen mit Musik, schwere bayerische Reiter. Volksstimmung scheint schon umzuschwenken. Grausame Preußen und Reaktion. Landauer ist wirklich tot. Man sagt, er sei mit Kolben erschlagen worden. Gegen Abend bei Hans Meierhof. Man hat bei ihm Haussuchung gehalten und nichts gefunden. Ich betrete seine Wohnung nicht mehr ohne leises Schaudern. Ich sagte ihm von meinen Artikeln für die Leipziger Neuesten Nachrichten und schärfte ihm ein, meinen Konservatismus zu betonen und sich auf mich zu berufen. Sonntag, 11. Mai. Von 9 bis 11:15 im vollen Auditorium Maximum. Im Wesentlichen war es eine Werbeversammlung für Epp. Der junge Student und Epp-Offizier wie gegen seinen Willen in einem einzigen Satz antisemitisch. Es dürfe nie wieder geschehen, dass uns land- und rassefremde Burschen die Universität verschlössen, ohne niedergeschlagen zu werden. Dies und die offenbar schweren Grausamkeiten der Soldaten verstimmen mich sehr. Das Wesentliche an der Versammlung war der Schillsche Ton. Dies Werben, diese Führerreserven, gelten nicht bloß München. Zu Haus schrieb ich einen Artikel über die Lage hier, kurz und sehr pessimistisch. Sonnabend, 17. Mai. Es war gestern unser standesamtlicher Hochzeitstag, und wir haben ihn ganz hübsch zugebracht. Eva bekam Blumen, eine Apfelsine und ein paar musikwissenschaftliche Bücher. Nach dem Essen auf ein Stündchen zu Meierhofs. Ihm habe ich einen guten Dienst erwiesen. Ein alter Kriminalbeamter und ein junger kamen zu uns. Sie kommen sicher wegen der Meierhof-Sache. Ich sagte gleich, Sie kommen sicher wegen der Meierhof-Sache und begann zu erzählen. Von meinen konservativen Berichten für Leipzig, von Hans politischer Uninteressiertheit. Er sei harmlos, abenteuerlustig. Er wolle als Kaufmann nach Palermo zurück und müsse über deutsche Strömungen unterrichtet sein. Die große Levin-Feindschaft der bei ihm Verkehrenden, auch Landauers Weckerles. So standen alle diese Leute im Licht seiner Schwärmerei und heftiger Gegnerschaft wider Levin. Sonntag früh, 18. Mai. Den Schill-Artikel haben die Leipziger Neuesten Nachrichten als Leitartikel gebracht. Höchst charakteristisch von dem Satz, da gerieten auch die Truppen in Raserei und übten Standrecht aus, selbst dort, wo ein Kriegsgericht nicht auf Tod erkannt hätte, ist der Nebensatz fortgefallen. Ich bin der Reserve des Eppschen Schützenregiments für den Münchener Notfall beigetreten und habe es gleich darauf bereut. Für wen setze ich mich ein? Für den Münchner Spießer? Für die Regierung Hoffmann? Für den Antisemitismus? Sonnabendnacht gegen 12 Uhr, 24. Mai. Nach Wochen bei Vossler. Anregend und ermutigend. Ich soll mich auf meine große Literaturgeschichte beschränken, mich nicht zersplittern. Es werde in der nächsten Zeit eine kleine Universität für mich frei. Donnerstagabend, 5. Juni. Auf dem Katalogsaal erzählte Lerch, dass er dieser Tage heirate. Ich nahm natürlich an, er heirate die Rabinowitsch. Nun hörte ich heute, er heiratet ein Fräulein Herz, Vosslers Schülerin und Doktorandin über ein grammatikalisches Thema. Welch ein verrückter Kerl. Heute Nachmittag ist Levin erschossen worden. Vor dem Essen bei Hans Meierhof, ihn vor Weckerle gewarnt. Heftigster Zusammenstoß. Ihr Weißen seid die Mörder. Nach dem Abendbrot ging ich noch einmal zu ihm, wir versöhnten uns. Aber die innere Lage ist unverändert. Dienstagmorgen, 17. Juni. Wie sollte ich nicht neidisch und bedrückt sein? Der junge Lerch, der sein eheliches Unglück wie ein Nichts abschüttelt, der den Krieg über hier gesessen und gearbeitet hat, der eine Preisschrift herausbringt, deren Frage Vossler für ihn verfasste und deren Preis Vossler sozusagen verteilt, der sein anerkannter eigentlicher Schüler ist, der nun zum ersten Syntaktiker der jungen Generation erklärt wird, dessen Arbeiten eigentliche Philosophie sind, Futurum, Modi, der nun eine junge Fachkollegin heiratet, und dem mit absoluter tödlicher Sicherheit das erste freie Ordinariat zufällt, und ich Ende der 30, entgleister Journalist, als Philologe mitleidig belächelt, weil nur neuerer Literarhistoriker, in tiefer Geldnot, ermüdet und geistig gebrochen durch den Krieg. Donnerstagmittag, 19. Juni 1919. Als wir von Meierhofs kamen, lag ein Telegramm Georgs hier. Mutter nach kurzer Krankheit sanft entschlafen. Freitag, 20. Juni. Um 6 bekam ich die dringliche Telefonverbindung mit Berlin. Georg, kurz und kühl, Mutter werde am Sonntag beerdigt. Dann komme ich herüber. Er schien es nicht erwartet zu haben. Hans Meierhof erzählt, Pontius klatsche über mich, ich sei gar zu reaktionär und sei völlig der Sklave meiner Frau. Besonders dieser zweite Punkt kränkt mich. Juli 1919. Wegen der Kriegsnotunterstützung war ich bei dem jetzigen Dekan Freiherrn von Bissing, der als Alldeutscher bekannt und vielen verhasst ist. Ein kleiner, magerer Herr mit blondem Schnauzbart. Draußen wartend fragte ich einen jungen Dozenten, ob man Herr Dekan oder Herr Professor sage. Am liebsten hört er Herr Baron. Ich gebrauchte viel und geläufig Herr Baron und wir verstanden uns sehr gut. Ich spielte Rolle, aber sie wurde mir nicht schwer, denn ein bisschen näher als dem linken Extrem stehe ich dem rechten denn doch. Ich eröffnete mein Anliegen, dass ich den Professorentitel brauche und rasch haben möchte. Darauf er kenne meine Verdienste, er wolle dafür eintreten, dass ich möglichst sofort Professor würde. Donnerstag, 10. Juli. Eva ist gestern Mittag um 12 Uhr gereist. Wer weiß, wann ich erfahre, wo sie gelandet ist. Zum Glück darf ich mich auf ihre Selbstständigkeit verlassen. Aber sie hinkt so mühsam mit ihrem Knie. Ich habe sie reichlich mit Geld versehen. Was war mir zu tun? Freitagnacht. Manchmal denke ich, ich hätte Eva doch nicht so allein gelassen wie sie mich. Aber ich riet ihr ja zur Reise und sie fühlte sich schlecht hier. Heute 3 Ansichtskarten von ihr. Es kam auch ein elender Bleistiftzettel ihrer Mutter. Ein Arm sei gelähmt, sie sei jetzt ganz hilflos, möge in kein Krankenhaus und werde wohl bald sterben. Um es auf alte Art auszudrücken, so verzeihe mir Gott, es wäre für alle Teile das Beste, was sie tun könnte. Donnerstagvormittag, 17. Juli. Zu Haus eine Überraschung. Ein großer Herr mit wehendem Schnurrbart sei hier gewesen. Gleich darauf klingelte Vossler an. Heiß aus Dresden ist nach Freiburg gerufen. Ich ging hin, unterwegs mit vielen Hoffnungen spielend. Vossler erzählte, Heiß habe ihm geschrieben, nachdem er ihm 3 Jahre geschmollt, weil er, Vossler, Würzburg an Küchler statt an Heiß gebracht habe. Jetzt aber sei er für Heiß in Jena eingetreten, das Scholz-Gora dann bekam. Heiß glaube ihm, Vossler, Freiburg zu schulden. Vossler habe geantwortet, an Freiburg sei er unschuldig, nehme aber den Dank für Jena an. Und nun möge Heiß an mich denken. Und Vossler meint, ich kandidierte dort an erster Stelle. Und käme ich dorthin, so käme ich auch weiter. Freitag, 18. Juli. Ich habe ein besonderes Glück mit Barbieren. Schon in Leipzig hatte ich einen Epileptiker. Neulich rasiert mich unten ein neuer Junge. Sehr rasch, aber gut. Er wird zutraulich und erzählt von schwerer Nervenkrankheit im Feld. Noch jetzt immer wieder kämen die Zitteranfälle. Wenn ich schnell rasiere, geht es. Beim langsamen Führen fliegt mir das Messer und ich schneide. Und dabei saß er mir an der Kehle. Als ich Vossler das erzählte, schüttete er sich aus vor Lachen. »Sie kann nur zweierlei retten. Schreiben Sie eine sprachwissenschaftliche Arbeit und lernen Sie sich selber rasieren.« 8. August, 19. Ich sitze in den Räumen der Universität herum, weil ich zu Hause keine Tinte habe, und ich schlage den Tag mühselig tot, weil ich tief deprimiert und arbeitsunfähig bin. Die definitive Reihenfolge der Dresdner Vorschläge: Curtius, Klemperer, Lommatsch. Ich bin am 2. Platz und habe gegen den schlechteren Mann verloren. Morgens bei Stüttgen holte dann Evers Akademiezeugnis, Fleiß sehr gut, Fortschritte in Komposition und Orgel 1 bis 2, was bei ihrem vielen Kranksein allermeist ist. Sonntag, 10. August. Ich frage mich mit Angst, ob mich Eva so vermisst hat wie ich sie. Sie hat sich geistig über mich hinaus entwickelt, ist selbstständiger als ich. Sie ist vielleicht auch sinnlich ruhiger geworden als ich. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem »Ich liebe sie mehr als sie mich« auf die richtige Formel brächte. Richtiger heißt es, ich habe sie nötiger als sie mich. Triburg, 15. August. Im Garten der Pension Müller, wie 1917, dieselben pfeifenden Züge, dieselbe Wirtin, dasselbe Zimmer. Nur ich selber bin ein anderer. Wie ein Störenfried in Evas Ruhe gedrungen, gleich alle Stimmung verdüsternd. Ich bin freilich so übermäßig müde und abgespannt, dass mir eben die Augen zufielen. Sonntag nach Tisch, 31. August, Triburg. Die große Liebe zu Eva und die große Bitterkeit über mein Verspielthaben in allen Dingen sind die einzigen Gefühle, die mich anfallweise bewegen. Sonst genieße ich die schönen grünen Hügel, den Garten, das gute Essen, das viele Schlafen. Durch Evas Unbeweglichkeit ist alles noch stiller und stumpfer und unbewegter als sonst. Von Langeweile dabei keine Spur. 9. September, Triburg. Heute früh nach 5 erwachte Eva mit einem förmlichen Nerven- und Weinkrampf. Ich konnte sie kaum daran verhindern, sich den Kopf irgendwo gegenzuschlagen, sich zu zerkratzen. Alles Schlimme stand ihr vor Augen. Ihre Mutter, meine Eifersucht auf ihre Orgel, alles. Vollkommene Verzweiflung. Umstellen aller Pläne, sie sollte doch nach Berlin. Dann Erschöpfung und erneuter Umschlag. Jetzt ist beschlossen, dass sie Berlin lässt und wir über Leipzig fahren. Jubelkarte von Hans Meierhof, der Einreiseerlaubnis nach Italien hat. Der ist von München erlöst. München, 23. September. Dresden an Curtius vergeben. Für sein Hierbleiben stellt Vossler als Bedingung ein Extraordinariat für einen Grammatiker. Der Grammatiker ist Lerch. Ich sagte, ich stünde da wie ein beim Avancement übergangener Offizier. Er protestierte. Wie er mich schätze, gehe daraus hervor, dass er mich für Wien in Vorschlag gebracht habe. Ich erwiderte, Wien stehe mir zu hoch. Vossler sagte, in Dresden dürfte Antisemitismus mitgesprochen haben. Dresden, 1941, der Judenstern schwarz auf gelbem Stoff, darin mit hebräisierenden Buchstaben Jude auf der linken Brust zu tragen, Handteller groß, gegen 10 Pfennig uns gestern ausgefolgt und morgen abzutragen. Ich, in Wien werde erst recht Antisemitismus mitsprechen. Vossler, er habe offen an Ettmeier geschrieben, ich sei jüdischer Herkunft und sei aus Deutschtum übergetreten. Ich hätte das im Krieg bewiesen und man solle nicht antisemitisch verfahren. Jammervoll. Allmählich geht mir auf, welch neues, unüberwindliches Hindernis der Antisemitismus für mich bedeutet. Und ich bin Kriegsfreiwilliger gewesen. Nun sitze ich, getauft und national, zwischen allen Stühlen. Dienstagabend, 25. November. Vossler und Lerch telefonierten an, Curtius habe Dresden abgelehnt. Beide gratulierten mir halbwegs. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich den Posten nicht erhalte. Freitagmorgen, 9. Dezember. Früh weckte mich der Briefträger mit dem Einschreibebrief. Es war aber nicht die Berufung nach Dresden, sondern eine Sendung der Fräulein Feist mit 84 Briefmarken. Die Markensammlung ist das Einzige, was mir gedeiht. 12. Dezember. Am Mittwoch hörte ich Eva in der Matthäuskirche Orgel spielen. Das Instrument taugt wenig und es war grimmig kalt. Zurück vermochte Eva den ganzen Weg her zu Fuß zu machen. Das erste Mal seit ihrer Krankheit. Sonntag, 14. Dezember 1919. Berufung nach Dresden. Der Brief eines unleserlichen Geheimrats ist eingetroffen am unheilbringenden 13. Ich bin noch so benommen, dass das Glücksgefühl nur zeitweilig durchdringt. Freitag, 26. Dezember. In allem, was ich tue und denke, ist immer ein seliger Unterton erreicht. Und alles wird mir zum Zukunftsplan. Vossler kam und wir plauderten bis 6:30 mit ihm. Er ist einer der menschlichsten, einfachsten, genialsten, reizendsten Menschen, die ich kenne. Ich gab den Plan meiner Antrittsvorlesung, in der ich auch von ihm sprechen würde. Eva sagte, es sei gut zu schmeicheln, wo man es mit so gutem Gewissen tun könne. Donnerstag, 1. Januar 1920. Sehr spät Tag gemacht. Nach Tisch bei schönstem Vergnügungswetter Spaziergang. Wir gingen zwischen den Armen der Isar bis zur Brücke an der Maria-Hilfer-Kirche. Ein System von Dämmen, Inseln, eine reizend feine steinerne Rokokobrücke neben einem plumpen, aber nicht unhübschen Holzbau, strudelndes, tobendes, zerstäubendes Wasser an Schleusenwerken, wo sich Löcher und Stürze in der Flut bilden, grüne und mattfarbig milchig fließende Ströme. Wir fuhren zum Viktualienmarkt. Da wimmelt es von Türmen und sehr hübsch und alt grenzen die Stufen des Marientors daran. Wir sind jetzt von München erlöst und brauchen es nicht mehr zu hassen. Eva, deren Knie wieder ermüdet ist, versorgt mich wahrhaft genial mit Kleidung, indem sie mir Militärzeug in Zivil umarbeitet. Ich trage jetzt eine prachtvoll sitzende graue Weste aus dem Boden einer Reithose, eine verengerte Militärhose nach entferntem rotem Streifen und dazu mein schwarzes Jackett. Ein fotografischer Presseverlag bat zweimal dringend um ein von mehreren Zeitschriften erbetenes Bild. Ich habe keines, bin aber sehr geschmeichelt. März 1920. Der Rechtsumsturz in Berlin hat mich nach langer Zeit aus dem Privaten aufs Allgemeine gelenkt. Aber wie gleichgültig bin ich jetzt. Meine Neigung nach rechts hat während des AKO-Rummels und durch den ständigen Antisemitismus sehr gelitten. Die jetzigen Staatsstreichleute sehe ich herzlich gern an die Wand gestellt. Für die meineidige Reichswehr begeistere ich mich wahrhaftig nicht. Für die Radau-Studenten erst recht nicht. Wo verkörpert sich die demokratische, wo die deutsche, wo die humane Idee? Ich bin Zuschauer. Wer gerade Vergewaltigung übt, ist mir immer der Verhasste. 20. März. Die ganze Woche in politischer Unruhe, in stumpfer Erregung. Es scheint im Reich an vielen Stellen Blut zu fließen. Einen Tag lang wimmelte es hier von Truppen. An einem Fenster der Kaserne ein Hakenkreuz, vor der Kaserne neulich furchtbare antisemitische Flugblätter verteilt. Schwarz-weiß-rote Fahnen üblich, obschon die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold und jene andere Farbe nun eben Oppositionssymbol. Ich bin mit meinen Sympathien nirgends. Muss ich aber wählen, dann lieber noch die Räterepublik als die Herren Leutnants und Antisemiten. Sonntag nach Tisch. 21. März. Überall Wirren, Blutvergießen. Kapp ist erledigt. Leo Sternberg schreibt vom Tod eines Schwagers, der bei den Kämpfen in Kiel gefallen. Sternbergs Brief politisch auf Kapps Seite. Ein jüdischer Amtsgerichtsrat auf Kapps Seite. Als Jude, Richter, Rheinländer, drei Unmöglichkeiten. Am Abend zu einem ganz einfachen Tee bei Meyers geladen. Der katholische Philosoph ist immer ein bisschen etepetete, und so ging es auch diesmal etwas bedrücklich elegant her. Außer uns Lerchs, Paulis, ein junger Arzt und seine ganz schweigsame Frau. Der Arzt sprach sich sehr hart gegen den Streik aus, der seine Säuglinge in der Klinik um die notwendige Milch gebracht habe. Ich griff ziemlich heftig an. Welche Freude hätte Hans Meierhof gehabt, mich für die Bewaffnung der Arbeiter eintreten zu hören. Dienstag, 23. März. Musikalischer Tee bei Munkers, Abschiedstee bei Borcherts. Am Abend kamen in unsere Dreckbude Lerchs, Fräulein Richard und Vossler. Er wurde aufs windschiefe Sofa gesetzt und hielt sich dort bis gegen Mitternacht jungenhaft und vergnügt. Vossler wieder links gestimmt. Er ist überzeugt, dass der verlorene Krieg ein Glück für Deutschland bedeute im Verhältnis zu dem, was uns ein Siegreicher gebracht hätte. Wir wären die Polizeiknechte der Welt geworden und Ludendorff und Wilhelm als Sieger. Aus München gehe ich unsäglich gern fort. Und Dresden bedeutet zum ersten Mal sicheren Boden unter meinen Füßen. In einer Zeit, wo er allen anderen schwankt. Schade, dass Vater es nicht erlebt. Schade, dass ich nicht einem persönlichen Gott danken kann. Schade, dass ich mir nicht einreden kann, den Erfolg meinem Können zu verdanken. Wir sind jetzt am Ende der ersten Folge angekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Anfänge der Weimarer Republik wirken beim Anhören der Tagebücher schon sehr rasant und aufgeladen. Und mit Ausblick auf die nächsten Folgen kann ich sagen, rasant geht es auch weiter mit der jungen Demokratie. Stichworte Hyperinflation und Wirtschaftskrisen, die auch das Ehepaar Viktor und Eva Klemperer beschäftigen. Und dann waren da ja auch noch die Eheprobleme. Über all diese Themen berichtet Klemperer in seinem Tagebuch. Aber dazu dann mehr in der kommenden Folge, die ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App findet und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und falls ihr noch mehr wissen möchtet über die Zeit der Weimarer Republik, findet ihr dort auch eine Sonderfolge von »Die Geschichte geht weiter«. Da unterhalte ich mich mit dem Historiker Wolfgang Püter über das Jahrzehnt, das geprägt war von Armut und Konflikten und für das sich trotzdem der Begriff die goldenen Zwanziger durchgesetzt hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.